Deutschlandfunk. Corso. Er ist ein Mythos, fast so alt wie der Stoff, aus dem er ganz häufig geschaffen wird. Der Golem, ein Wesen, geformt aus toter Materie, im Mittelalter aus Lehm, heute auch schon mal gerne aus Zahlen und Buchstabencodes. Ein starkes Geschöpf, das ziemlich viele Gestalten haben kann, wie eine Ausstellung im Jüdischen Museum in Berlin beweist. Noch eine Erkenntnis: Jede Generation, die schafft sich ihren eigenen Golem, und der kann dann auch schon mal so aussehen wie Donald Trump oder vielleicht wie ein Smartphone. Der Golem ist also nicht nur stark und faszinierend, sondern auch gefährlich, wie Goethes Zauberlehrling, Mary Shelleys Frankenstein oder die dystopischen Roboterwesen aus Blade Runner oder Ex Machina. Jürgen Stratmann über die Auferstehung des Golems im Jüdischen Museum in Berlin. Ein Golem kann viele Gestalten annehmen. Stellt sich vorweg doch die Frage, ist der Golem immer männlich? Sicher nicht. Im Rahmen der Ausstellung zeigt das Jüdische Museum beispielsweise den Film Ex Machina. Und die Mädchen in diesem Roboter-Albtraum klingen, tja, wie richtige Mädchen eben. Möchtest du mein Freund sein? Natürlich. Ist das überhaupt möglich? Warum denn nicht? Das warum nicht, merkt der Held natürlich zu spät. Übrigens seien die frühen Pioniere, jüdische Kabbala-Gelehrte, in Sachen Kunstmenschen erschaffen wesentlich vorsichtiger gewesen. So die Kuratorin Martina Lüdicke. Denen sei es eher um eine Art rituelles Reenactment gegangen. Darum, so wie in der Schauspielkunst irgendwie sowas nachzuempfinden, also einen bestimmten Prozess nachzuempfinden. Dort ging es tatsächlich darum, dass man durch hebräische Buchstabenkombinationen eben unbelebte Materie zum Leben erweckt. Man hat aber, so erzählen uns die Quellen, diesen Golem sofort wieder deaktiviert. Man wollte nicht den Helfer oder Gefährten oder Retter, sondern es ging wirklich um diesen Prozess. Dabei sei im jüdischen Glauben das Streben, göttliche Schöpfungsakte nachzuempfinden, sich dadurch dem Schöpfer anzunähern, gar nicht mit dem Vorwurf sträflicher Hybris belegt. Und ein Golem im Prinzip, Stichwort Helfer, Retter, Gefährte, erstmal eine positive Figur. Und so ist das erste Exponat, dem der Besucher in der Ausstellung begegnet, im Wortsinne eine Lichtgestalt. Ein Werk des Prager Künstlers Christoph Quintera, Titel »Mein Licht ist dein Leben«. Eine munter blinkende, überlebensgroße Figur aus verschiedensten Deckenlampen mit lässig herunterhängenden Kabeln, scheinbar im Vorübergehen sich auf den Stiel einer Straßenlaterne wie auf einen Wanderstab stützend. Übrigens werde der Golem von vielen Künstlern als Metapher benutzt. Auch hier veredele man ja zunächst totes Ausgangsmaterial. Erst durch den künstlerischen Schaffensprozess wird das lebendig. Allerdings auch bei den Künstlern ist es so, dass dieses Potenzial, dass der Golem außer Kontrolle geraten kann, immer miterzählt wird. Also auch in dem Moment, wo man ein Werk der Öffentlichkeit preisgibt, entzieht es sich ja auch der Kontrolle des Schöpfers und kann sich auch gegen einen wenden. Schwer kontrollierbare Kunstwerke. Diesem Thema widmet sich in der Ausstellung mit ca. 120 Exponaten, unterteilt in 7 Bereiche, auch ein eigener Themenraum mit dem Titel »Außer Kontrolle«. Darin findet sich beispielsweise das Werk »The Golden«, ein mächtiges Hakenkreuz des Malers Michael David. Der Künstler hat dieses Hakenkreuz auch Golem genannt, weil für ihn eben der Golem auch als Bild für eine politische Bewegung, die außer Kontrolle geraten kann, steht. Politische Bewegungen außer Kontrolle? In einer Vitrine findet sich eine weiße Baseballkappe mit Donald Trumps Slogan Make America Great Again. Was zeigt, die Ausstellung spekuliert auch, welche Golems in Zukunft erst noch entfesselt werden könnten. Und wie gesagt, der Golem kann viele Gestalten annehmen, man muss ihn halt erkennen. Und zwar jeder für sich, denn ich glaube, dass jede Zeit und jede Generation sich ihren Golem schafft. Zum Beispiel sind nicht unsere Smartphones eigentlich die uns kontrollieren oder wer kontrolliert wen? Eine Frage, die im Themenraum Doppelgänger auch optisch eindrucksvoll vermittelt wird, etwa durch eine Fotoserie von Yves Gélin, einem französischen Fotokünstler. Er hat auf der ganzen Welt Roboterlabore besucht und immer Schöpfer und Geschöpf miteinander porträtiert und dabei festgestellt, die Schöpfer gestalten ihre Geschöpfe gern nach ihrem Ebenbild. Ein bisschen gespenstisch. Der Themenraum Doppelgänger ist dann auch der letzte dieser ungeheuer vielfältigen und trotzdem angenehm überschaubaren Ausstellung. Und, wie gesagt, am Eingang zum ersten Raum unter dem Motto »Der Golem lebt« grüßt noch ein freundlich strahlender Riese aus Lampenschirmen. Und was steht am Ende? Das Schlussbild der Ausstellung ist eine Theaterinszenierung von einer britischen Theatergruppe, die heißt 1927. Die hat so eine Zukunftsvision entworfen, dass wir irgendwann alle mit unserem Golem im Ohr ferngesteuert durch die Welt gehen und diesen noch einen Schritt weiter denken. Das hat uns angesprochen an dieser Inszenierung. Bis es soweit ist, kann noch jeder, der möchte, ohne Golem im Ohr die Ausstellung besuchen. Sie ist noch bis zum 29. Januar nächsten Jahres im Jüdischen Museum in Berlin zu sehen.